das vom Dunkeln zwischt. Wir schlagen Löcher in die Mauern aus Lügen. Unsere Waffe ist das Wort. Unsere Lieder bauen Brücken. Ganz gleich an welchem Ort. Willkommen im Reich der Onkels, im Land der Illusion. Im Universum deiner Wünsche, in einer anderen Dimension. Ein neues Werk mit Bosheit. Hier gibt es alles und das reicht es. Hier ist alles erlaubt, nichts ist Gesetz. Nichts ist verboten, das ist die Nahrung für Genies. Kein Futter für Idioten. Willkommen im Reich der Onkels, im Land der Illusion. Willkommen in der Welt von Schwarz und Weiß.